Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Brüder und meine lieben Schwestern, wir wissen, dass wir Muslime sind und der Islam unsere Religion ist. Und der Islam, liebe Geschwister, bedeutet im Wesentlichen die Hingabe zu Gott. Auf Arabisch ist Islam. Der Islam ist nichts anderes, als dass man sich seinem Herrn ergibt. Und die Hingabe zu Gott, der ist Islam, ist die Religion Allahs. Die Religion Allahs, eine andere als diese, wird er niemals annehmen. Er sagte, subhanahu im Koran al-Karim, sinngemäß, und wer eine andere Religion als den Islam, eben die Gottergebenheit, wählt oder begehrt, so wird sie niemals von ihm angenommen werden. Der Ist-Islam, das bedeutet die Hingabe zu Gott, den Begriff, den ich ab jetzt verwenden werde, dieser Begriff ist es, den Allah subhanahu wa ta'ala im gesamten Koran al-Karim, nur er weiß, wie oft er ihn erwähnt hat. Wie zum Beispiel in der folgenden Aya sinngemäß, und wer hat eine bessere Religion als derjenige, der sein Angesicht Allah Azza wa Jal ergeben hat und dabei Gutes tut. Der Ist-Islam ist es, liebe Geschwister, durch den Allah Azza wa Jal den Ruf vieler Rechtschaffenen im Koran erwähnten Menschen erhöht hat. Zum Beispiel, als er über Ibrahim alayhi salatu wassalam sprach, der Prophet Abraham, als er bereits ein hohes Alter erreichte und 80 Jahre alt wurde und er sich nach einem Sohn sehnte und noch keinen Sohn hatte, aber er hat niemals aufgegeben, seinen Herrn darum zu bitten. Und als Allah ihm dann einen Sohn gab, einen wissensreichen, sanftmütigen Sohn, und dieser so alt geworden ist, dass er schon laufen konnte und seinen Platz im Herzen seines Vaters fest eingenommen hat, da wollte Allah Azza wa Jal, dass sich das Herz Ibrahims a.s. in seine Richtung wendet und sich ihm ergibt. Und so hat er ihm etwas Gewaltiges angeordnet und ihn mit einer schwierigen Prüfung geprüft, mit einem Traum, mit einem Traumgesicht. Denn die Träume der Propheten sind nichts anderes als Offenbarungen Allahs und Anordnungen. Und Allah ordnete ihm an, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und er sagte, Ibrahim, der sich seinem Herrn ergeben wollte, er sprach zu seinem Sohn, O mein Söhnchen, ich sehe im Traum oder ich sehe im Schlaf, dass ich dich opfere. Was meinst du? Was ist deine Meinung dazu? Und er fragte ihn nicht, was ist deine Meinung dazu, weil er ihn vor die Wahl stellen wollte, ob er sich seinem Herrn ergibt oder nicht, sondern er wollte, dass sein Sohn sich seinem Herrn aus freien Stücken ebenfalls ergibt, genauso wie er sich selbst seinem Herrn ergeben hat. Und was war das Ergebnis seiner Erziehung? Sein Ergebnis war, O mein Väterchen, mach, was dir angeordnet worden ist. Du wirst mich, so Allah will, als einen geduldigen Menschen vorfinden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und als sie sich beide ergeben haben. Und wir kennen die Geschichte. Sie haben sich beide ergeben, ihrem Herrn geantwortet, ihrem Herrn Folge geleistet. Der eine, indem er sich seinem Herrn ergibt, der andere ergibt sich seinem Vater, einem Propheten, und wiederum ergibt er sich seinem Herrn. In diesem Moment hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Sohn gerettet und seinem Propheten Ibrahim mitgeteilt, dass sich das Traumgesicht bereits verwirklicht hat. Denn die Ergebenheit hat sich schon gezeigt von Ibrahim. Und so war es nicht nötig, dass er seinen eigenen Sohn opfert. Allah sagt im Koran sinngemäß übersetzt, da riefen wir ihn, O Abraham, du hast bereits das Traumgesicht verwirklicht, so belohnen wir die Gutestuenden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den guten Ruf Abrahams alayhi salatu wassalam bis zur heutigen Zeit und bis zum Tag der Auferstehung bestehen lassen. Und so gibt es keinen Juden und keinen Christen und keinen Muslim, der nicht gut spricht über Ibrahim und diese Begebenheit kennt. Und der nicht verstanden hat, dass es die Ergebenheit Allah gegenüber ist, die Allah subhanahu wa ta'ala im Menschen sehen möchte. Und das ist diejenige Ursache, die dazu geführt hat, dass Ibrahim a.s. diesen Status bei Allah subhanahu wa ta'ala erreicht hat und danach natürlich auch in den Herzen der gläubigen Menschen. Und das gibt es, liebe Geschwister, genau dieses Phänomen war es, was auch die Sahaba radiallahu ta'ala anhum diesen guten Ruf in unseren Herzen verliehen hat. Was auch immer Allah azza wa jalla ihnen angeordnet hat, so haben sie es sofort umgesetzt. Ich möchte dafür ein paar Beispiele erwähnen. Einmal, als Allah azza wa jalla den Alkohol verboten hat und nur gesagt hat, werdet ihr nun damit aufhören? Da haben sie ihre Weinfässer ausgekippt, sodass es tagelang in Medina nach Alkohol und nach Wein gerochen hat. Und manche von ihnen, Abu Talha radiallahu anhu, sagte, O Gesandter Allahs, ich habe Waisenkinder in meiner Obhut und sie haben Wein von ihren Eltern geerbt. Was soll ich damit machen? Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, schütte es aus. Dann sagte er, O Gesandter Allahs, warum soll ich es nicht in Essig umwandeln? Dann haben sie noch was davon nämlich. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nein. Und Abu Talha gehorchte und schüttete es einfach aus. Und sie brauchten, um von dem Trinken aufzuhören, brauchten sie keine Therapie, die sie begleitet. Sie brauchten keine Kurse. Und sie brauchten nicht Ärzte, die ihnen empfehlen, wie sie von dieser Sucht wegkommen. Denn die Therapie, die wirkliche Therapie war in ihrem Herzen vorhanden. Dieser Iman, der niemals zurückschreckt vor der Umsetzung einer Anordnung Allahs Azza wa Jal. Aber nachdem der Iman schwach geworden ist und der Mensch angefangen hat zu zögern, soll ich das, was Allah von mir verlangt hat, jetzt umsetzen oder lieber später? Da hat Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt, dass man nicht mehr über seinen eigenen Willen verfügt, Gott bewahre. Allah sagte nämlich sinngemäß im Koran, O die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wo er euch doch zu dem aufruft, was euch Leben gibt. Und wisset, dass Allah gewiss dem Menschen die Verfügung über sein Inneres verwehren kann. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dem Menschen die Möglichkeit, seine Anordnung umzusetzen. Und der Mensch hat den Willen, aber wenn er es hinausschiebt, dann kann es sehr schnell passieren, dass sich sein Herz wendet und dass er danach gar kein Interesse mehr hat, Gott bewahre, diese Anordnung Allahs umzusetzen. Und das finden wir viel im Koran al-Karim, dass die Sahaba radiallahu anhum diese Anordnungen sofort umgesetzt haben. In Bezug auf den Hijab der Frauen haben wir da ein Beispiel und auch in Bezug auf die Qibla, als sie geändert worden ist und auch in Bezug auf andere Dinge. Stellt euch mal vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so heißt es in Sunan Abi Dawud, als er einmal auf die Freitagskanzel gestiegen ist und die Leute noch nicht am Sitzen waren, sagte er zu ihnen nur ein Wort, setzt euch hin. Und die Leute natürlich, die in der Moschee waren, wussten, dass sie damit angesprochen sind. Aber manche auch außerhalb der Moschee wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Wort gesprochen hat. Und sie haben nicht lang philosophiert, meinte er mich oder meinte er die anderen, wie Iblis es gemacht hat. Na, er meinte wohl die Engel nicht, meinte nicht mich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, setzt euch hin. In dem Moment war gerade Ibn Mas'ud dabei, die Tür zu betreten. Der war noch nicht in der Moschee. Er hörte dieses Wort und setzte sich sofort an der Tür, sofort hin, auf den Boden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah ihn und rief ihn dann und sagte, komm hinein und setz dich also in die Moschee hin, O Ibn Mas'ud. Sofortige Umsetzung, ohne zu zögern. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal einen Mann sah, der einen Goldring an seinem Finger hatte. Er ging hin, riss ihm den Ring vom Finger und nahm den Ring und schmeißte ihn fort. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, warnte ihn davor, indem er sinngemäß sagte, wie kann es sein, dass jemand von euch ein Stück glühend heiße Kohle an seinen eigenen Finger setzt. Weil das ist verboten für den Mann, dass er goldene Ringe trägt. Daraufhin sagte man zu dem Mann, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggegangen ist, nimm doch deinen Ring einfach, das ist doch ein Goldring, nimm doch und profitiere davon. Wie soll er davon profitieren? Naja, indem er ihn nicht anzieht, sondern indem er ihn verkauft, zum Beispiel einer Frau schenkt oder seiner Frau schenkt, die ihn benutzen darf. Daraufhin sagte der Mann, nein, bei Allah, ich werde niemals etwas wieder in die Hand nehmen, das der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fortgeschmissen hat. Und es gibt viele andere Geschichten, Geschichte von Abu Bakr mit Misbah, als er ihm den Unterhalt verweigerte aufgrund einer bestimmten Begebenheit. Oder die Geschichte von Ma'qil ibn Yasar, radiallahu anhu, der hatte seine Schwester verheiratet an einen Mann und dann haben sie sich gestritten und ist zu einer Scheidung gekommen. Und auch innerhalb der Idda-Zeit, in der der Mann die Frau wieder zurücknehmen darf nach dem ersten oder zweiten Scheidung, hat er sie nicht zurückgenommen und die Zeit ist ausgelaufen. Und dann ist er wieder zu Ma'qil gegangen und hat gesagt, ich möchte deine Schwester nochmal heiraten, weil er war nämlich ihr Vormund, ihr Wali. Dann sagte er, nein, ich habe dich geehrt, ich habe dich verheiratet und du hast sie einfach links liegen lassen, bis ihre Idda-Zeit ausgelaufen ist, ihre Wartezeit. Bei Allah, du wirst nie wieder zu ihr zurückkehren. Er schwörte bei Allah, aber Allah Azza wa Jalla selbst hat eine Ayah herabgesandt und ihn dazu aufgefordert, in der 232. Ayah von Surah Al-Baqarah diese Sache nicht zu unterbinden. Und in dieser Geschichte, natürlich hat er es sofort umgesetzt, ist auch ein Beweis dafür, dass eine Frau niemals ohne ihren Vormund heiraten darf, selbst wenn sie einmal geschieden war, wie in diesem Fall. Diese Angelegenheit, sich Allah zu ergeben, war eine Selbstverständlichkeit unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt sehr viele Beispiele, deswegen begnüge ich mit den erwähnten, möchte aber drei wichtige Punkte zusammenfassen, inshallah, damit wir auch danach handeln können. Erstens, die Gehorsam Allah gegenüber, die Gehorsamkeit Allah gegenüber ist die Ursache für die Lebendigkeit der Herzen. Allah sagte nämlich im Koran sinngemäß, folgt Allah und seinem Gesandten, leistet dem Allah und seinem Gesandten Folge, wo er euch doch zu dem aufruft, was euch Leben gibt. Insofern ist das Gegenteil davon, die Sünde und die Ungehorsamkeit, führt zum Tod des Herzens und zur Krankheit. Wer also in seinem Herzen vermisst die Demut, die Konzentration oder darin Krankheiten vorfindet, wie Zorn oder anderes, der soll nachschauen, wie es steht um seine Gehorsamkeit Allah gegenüber. Zweitens, die Gehorsamkeit Allah gegenüber kann nicht hinausgezögert werden. Wenn Allah etwas anordnet, dann ist die Umsetzung davon sofort zu erfolgen. Denn wenn man sie hinauszögert, kann es passieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine die Verfügung über sein eigenes Inneres verweigert. Drittens, der Islam ist eine erworbene Eigenschaft und keine Eigenschaft, mit der man unbedingt in jeglicher Hinsicht geboren wird. Natürlich teilweise schon, aber nicht in jeglicher Hinsicht. Und ich meine mit erworbener Eigenschaft, dass man sich daran trainieren kann. Man kann sie sich aneignen. Und da fängt man mit den, in Anführungszeichen, kleinen Dingen der Religion an. Und selbst wenn es nur um das Essen mit der rechten Hand geht, das Trinken mit der rechten Hand, das Betreten der Moschee mit dem rechten Fuß, und wenn es nur darum geht, seinen linken Schuh zuerst auszuziehen und so weiter und so fort, diese Angelegenheiten, die relativ gesehen zu anderen in der Religion kleine Angelegenheiten sind, sie sind es, durch die wir uns trainieren, diese Gottergebenheit anzueignen. Und deswegen darf man diese Sachen nicht kleinschätzen und sagen, das ist nicht keine Pflicht, das kann man lassen. Nein, wie wirst du die Pflichten umsetzen, wenn du nicht bei Kleinigkeiten schon Acht gibst? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den Menschen machen, die sich ihrem Herrn äußerlich und innerlich ergeben und sich an die Sunna ihres Propheten sallallahu alaihi wasallam ohne Wenn und Aber halten. Allahumma amin. Möge Allah uns als Gläubige lebendig machen und als Muslime sterben lassen und uns mit den rechtschaffenen Menschen zusammen versammeln, ohne dass wir bereuen. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.